Ich sitz am Strand, schau umher, wer ist er, weiß nicht mehr, unbekannt. Ein fremdes Land mit blauem Meer, alles im Schutt, alles kaputt. Sogar mein Kopf, blutroter Schopf im grünen Topf, komplementär, bedingt sich sehr. Die Welt ist rosarot, es riecht nach Tod, ich meine Augen aus. Da ist ein Haus, niemand zu Haus, wie sollte auch, leichter Rauch zieht vorbei. Ich hab nur Brei in meinem Kopf, es gerinnt auf meinem Topf. Since I woke up, I had a hole in my head, in my mind is an empty bowl. Everywhere I see this dirty red, it's the end of my body and soul. Länder weiter, fast heiter, an sinnentleerten Körpern vorbei. Ich such nach Wörtern, die beschreiben dieses Treiben. Kann nicht vermeiden, zu berühren und zu spüren, was sie waren, nämlich blind vor Wut. Sie liegen da mit ihrem schwarzen Army-Boot und ihrem Hut aus Eisen. Der soll beweisen, dass sie nicht werden, was sie sind. Generalstabscode, das ist vorbei für sie. Diesen Abend sehen sie nicht. Since I woke up, I have a hole in my head. In my mind is an empty bowl. Everywhere I see this dirty red, it's the end of my body and soul. Ich weiß nicht wann, da kommt ein Mann und spricht mich an. Es sind Worte von der Sorte, die ich kenn. Doch ich renn, weiß nicht woher, ohne Sinn. Versteh ihn nicht, versteh mich nicht, ich lass mich im Stich. Fast keinen Gedanken, bin nur noch am Wanken. Hin und her, ich fühl mich schwer, mein Ohr wird dumpf. Fühl keinen Rumpf, versink im Sumpf, da ist kein Herz, nur noch ein Schmerz. Since I woke up, I have a hole in my head. In my mind is an empty bowl. Everywhere I see this dirty red, it's the end of my body and soul. Everywhere I see this dude.